ist nun alles, uns ist nicht genug. Doch sagt es euch vielleicht, ich bin noch da, ich bin noch da. Stein mit sich trug.